Bayern 2 Hörspiel Artmix. Am Mikrofon begrüßt Sie Ralf Hohmann. Heute Abend hier auf Bayern 2 der zweite Teil des Hörspiels von Jenny Erpenbeck, Heimsuchung, nach ihrem gleichnamigen Roman. Wenn man ein Buch schreibt, hat man ja besondere Rechte sozusagen. Also ich konnte zum Beispiel den Erben Briefe schreiben, sagen, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, die Sache ist ja erledigt, das Haus ist an sie zurückgefallen, aber ich möchte eben drüber schreiben. Und viele der Erben waren auch, also es war eine Erbengemeinschaft, viele der Erben waren auch bereit, sich mit mir zu treffen. Und damit hat eigentlich die Sache angefangen. Dann hat sich ziemlich bald rausgestellt, dass die eine Grundstückshälfte, die über Jewish Claims praktisch verkauft wurde, dass es dort eben auch noch Angehörige der jüdischen Familie gibt, denen das Grundstück zu Anfang gehört hat. Ich habe die Familie gefunden, ich habe die Nachfahren gefunden. Ich bin nach Guben gefahren, also in die Stadt, aus der diese Tuchfabrikantenfamilie stammte. Jenny Erpenbeck, die Schriftstellerin, kennt das Haus am See, um das herum sich im Hörspiel alle Geschichten und Personen sortieren. Sie selbst hat in ihrer Kindheit dort die Ferien verbracht. Damals noch schöne, lange 2 Monate. Für Jenny Erpenbeck war es immer ein Sommerhaus, bis sie mit ihren Recherchen zum Buch begann. Ich habe auch die originalen Briefe des jüdischen Mädchens, die in dem Buch auch eine Rolle spielt, gefunden, die sie an ihre Eltern geschrieben hat, als sie von denen getrennt leben musste. Und ich habe viele Dinge gefunden, die ich gar nicht erwartet habe zu finden, sodass es teilweise schwierig war, aus den Archiven wieder rauszukommen. Weil immer neue Dinge dazu kamen, die sehr interessant waren zum Teil erschütternd und zum Teil einfach sehr überraschend. Jenny Erpenbeck, zur Ursendung ihres Hörspiels 2009 hat sich die Chefdramaturgin des Bayerischen Rundfunks, Katharina Agathos, mit der Schriftstellerin unterhalten. Das ganze Gespräch zum Märkischen Haus am See, zum Roman und zum Hörspiel finden Sie im BR-Podcast in der Artmix-Galerie. Hier auf Bayern 2 nun der zweite Teil des Hörspiels. Heimsuchung von Jenny Erpenbeck, Teil 2. Nach Entwürfen des Hausherrn wird im Frühling auf dem dazugewonnenen Grund der ehemaligen jüdischen Nachbarn, gleich neben den Obstbäumen, ein Bienenhaus für 12 Völker errichtet. Weil der Gärtner, der sich hervorragend auf die Imkerei versteht, von da an ohnehin alle Zeit, die er nicht bei der Gartenarbeit zubringt, den Bienen widmet, stellt er sich bald ein behelfsmäßiges Bett im Schleuderraum auf und siedelt schließlich mit Erlaubnis des Hausherrn ganz über. Im Sommer gießt der Gärtner 2-mal täglich das Blumenbeet und die Zypresse, ebenso die Rosen an der Terrasse zur Seeseite hin und die Forsythiensträucher, den Flieder und die Rhododendren an der Umfassung der großen Wiese. Einmal in aller Frühe und einmal bei Einbruch der Dämmerung. Im Herbst harkt er das von der großen Eiche herabgefallene Laub zusammen und verbrennt es. Er sägt die trockenen Äste der Kiefern ab, spaltet sie in Stücke und stapelt die Scheite im Holzschuppen auf. Im Winter bringt der Gärtner die schon abgelagerten Scheite aus den früheren Jahren mit der Schubkarre zum Haus hinauf und heizt für die Hausherrin den Ofen. Er beschneidet Apfel und Birne. Im Frühling hilft er der Hausherrin beim Hinuntertragen der Kisten, in denen sie alles Wertvolle verstaut hat, um es vor den Russen zu retten. Er bringt Ruder und Dollen, als sie mit dem Boot hinausfahren will, um die Kisten auf der Untiefe des Nackligen zu versenken. Sie selbst versteckt sich mit den letzten Vorräten im Haus, um sich vor der Begegnung mit den slawischen Horden zu bewahren. Als die Russen kommen, stellen sie an die 200 Pferde in den Garten, etwa 70 auf die kleinere Wiese direkt vor dem Haus

Er öffnet die Tür. Sofort wird es still hinter der Wand, an der der Morgenmantel hängt. Er tritt zurück und betrachtet den flachen Schrank von oben bis unten. Jetzt sieht er, dass die hölzernen Säulen nicht ganz auf dem Boden aufsetzen. Erst jetzt sieht er, dass in den weichen Fußboden aus Kork direkt vor dem flachen Schrank schon ein Halbkreis geschliffen ist. Die Tür mit dem Spiegel aber ging immer ganz leicht auf. Jetzt begreift er, dass auf der anderen Seite des flachen Schrankes jemand atmet. Er greift nach seinem Revolver und zieht mit einem kräftigen Ruck am Metallknauf. Er blickt in den bisher verborgenen, tiefen Schrank, sieht Jacketts, Kleider, Mäntel, Hemden und Blusen, im Fach darüber Pullover, Tücher und Hüte. Vielleicht haben die Deutschen vorher zu viel verborgen. Sogar das Bettzeug haben sie in der Wand versteckt. Und die Heizungen hinter Holzgittern. Und sie haben nicht einmal damit gerechnet, dass der Krieg auf sie zurückschwappt. Haben das alles nur vor ihren eigenen Blicken verborgen. Jetzt wird nun endlich einmal alles herausgezerrt. Kleider, Schmuckstücke, Fahrräder, Vieh, Pferde und Frauen. Er drängt sich mit dem ins Dunkel gerichteten Revolver zwischen den Kleidern nach hinten, bis er auf einen Körper stößt, der stumm Gegenwehr zu leisten beginnt, als er nach ihm greift. Er hat sich für die Benutzung von Frauen nie interessiert. Aber hier ist er so damit beschäftigt, zu packen und zu halten, dass er im Dunkeln die warmen Brüste einer Frau berührt. Dann spürt er ihre Haare auf seinem Gesicht. Und schließlich, als er sie in die hinterste Ecke drängt und sie ihm in den Arm beißt und er ihr die Arme auf dem Rücken verdreht, streift ihn der Geruch nach Kampfer und Pfefferminz. Dieser Geruch nach Krankheiten, die man im Bett ausliegt. Dieser Geruch nach Reife und Frieden. Da wird er ruhig. Und ruhig beginnt er, die Lippen zu küssen, die er nicht sehen kann. Er, der noch nie jemanden auf den Mund geküsst hat, küsst diesen mit größter Wahrscheinlichkeit deutschen Mund, der voll ist und vielleicht ein wenig welk. Dann gibt er die Arme frei und streicht der Frau über den Kopf. Sie wehrt sich nicht mehr, aber er hört, wie sie zu weinen beginnt. Jetzt weiß er nicht mehr weiter, obgleich er schon oft gesehen hat, was seine Männer in vergleichbaren Situationen getan haben. Sie will das Wort nicht denken. Das Wort, mit dem er sie ruft. Das undenkbare Wort. Mama. Mama, sagt er. Mama, sagt er, ohne zu wissen, was er sagt. Jetzt stößt sie ihn von sich. Er stolpert, fällt hin. Sie tritt nach ihm. Er versucht, sie wieder zu halten, umfasst dabei ihre Knie. Da steht sie still. Langsam zieht sie ihr Kleid ein wenig nach oben und er legt seine Stirn an ihren Leib. Unter dem Kleid scheint sie nackt zu sein. Er zieht den Geruch nach Leben, der aus dem krausen Haar dringt, tief ein. In dieser Nacht, in dem verborgenen Schrank, den ihr Mann eigens für sie gebaut hat, läuft sie endlich zum Feind über. Vielleicht besteht der Krieg nur in der Verwischung der Fronten. Jetzt, da sie seinen Kopf zwischen ihre Beine schiebt, übernimmt sie die Führung. Vielleicht besteht der Krieg darin, dass immer einer aus Angst vor dem anderen die Führung übernimmt. Und dann wieder umgekehrt. Und immer so weiter. Und als jetzt der junge Soldat, vielleicht nur aus Angst vor ihr, seine Zunge zwischen die krausen Haare schiebt, ergießt sich, erst sanft, dann heftiger, ein heißer Schwall über sein Gesicht. Die Frau pinkelt ihm aufs Gesicht. Also führt sie doch Krieg. Oder ist das die Liebe? Beides sieht sich so ähnlich. Jetzt, da es an ihm wäre, die Führung zu übernehmen, kniet er noch immer. Und in all dem Nassen laufen ihm jetzt Tränen über sein Gesicht. Statt die Führung zu übernehmen, bleibt er zu ihren Füßen knien.

Nachdem die Russen abgezogen sind, beschneidet der Gärtner die Sträucher und Büsche, damit sie vielleicht ein zweites Mal treiben. Er gräbt die Erde auf der kleinen und der großen Wiese um und setzt dort, im Abstand von 40 Zentimetern, Kartoffeln. Er bringt der Hausherrin aus der Werkstatt Ruder und Dollen und ist ihr dabei behilflich, die auf der Untiefe des Nackligen versenkten Kisten wieder heraufzuholen und ins Haus zurückzubringen. Im Frühling schneidet der Gärtner die Büsche, sät auf den zwei Kartoffeläckern nun wieder Gras. Er gießt die kahle Erde auf der großen und der kleinen Wiese so lange, bis das Gras zu sprießen beginnt. Er erntet Kirschen, Äpfel und Birnen im Sommer. Im Herbst harkt er das Laub, verbrennt es, sägt trockene Äste ab und spaltet das Holz. Im Winter heizt er das Haus vor, wenn der Architekt und seine Gattin zu Besuch kommen wollen, und stellt das Wasser für die Zeit ihres Aufenthalts wieder an. Als einige Jahre später, kurz vor Silvester, die Blaufichte umstürzt, verfehlt sie nur knapp das Schilfdach des Hauses. Sie stürzt quer über den Weg, der zwischen der kleinen und der großen Wiese zum Wasser hinabführt, und zerknickt mit ihrem Gewicht auch einige Rosen auf dem Beet bei der Terrasse. Der Gärtner zersägt den Stamm, spaltet die Stücke und stapelt die Scheite unten im Holzschuppen auf. Im Frühling stößt er, als er die eingegangenen Rosen durch neue ersetzen will, beim Graben im Beet auf eine Kiste mit Silberbesteck. Weil das Haus seit der Flucht des Architekten und seiner Frau versiegelt ist, nimmt er die Kiste an sich und stellt sie, so wie sie ist, im Schleuderraum in ein Regal, neben die mit Honig gefüllten Gläser. Die Gemeinde räumt dem Gärtner im darauffolgenden Jahr weiter das Wohnrecht für den Schleuderraum ein. Ein und ein Vierteljahr später kommen die neuen Hausherren, die das Grundstück von der Gemeinde zur Pacht erhalten haben. Ein Schriftsteller-Ehepaar aus Berlin. Ich kehre heim, war der Satz, den sie gestern zuletzt auf der Schreibmaschine geschrieben hat. Jetzt spannt sie den Bogen Papier aus, legt ihn beiseite, legt ihn auf den noch flachen Stapel schon geschriebener Seiten ihres neuen Buchs, nimmt aus der Schublade ein Blatt Bütten mit Wasserzeichen und beginnt den Brief an den General. Sie nennt ihn bei seinem Kindernamen und nennt ihn Du. Betreffend den Anspruch auf Seezugang des neuen Nachbarn, betreffend auch das Badehaus, das genau an besagter Stelle des Ufers steht, Volkseigentum, von mir wie das Wohnhaus, gepachtet seit 20 Jahren. Ich kehre heim, war der Satz, den seine Mutter gestern zuletzt auf der Schreibmaschine geschrieben hat. Was ist es, was sich da breit macht? Was ist es, das einen Gemeindebeamten dazu ermächtigt, mir von höheren Stellen zu sprechen? Vom Schreibtisch aus kann sie zwischen den rötlichen Stämmen der Kiefern den See schimmern sehen. Unten in der Küche klirrt die Köchin mit dem Geschirr. Der Gärtner sitzt auf der Schwelle zu seinem Zimmer und raucht Zigarre. Auf der großen Wiese bespritzen sich ihre Enkelin und der Nachbarjunge mit Wasser. Die Schwiegertochter geht gerade zum Steg hinunter, um sich zu sonnen. Die Besucherin liegt im Liegestuhl unter dem Rotdorn. Der Sohn mäht Rasen. Und unten vor der Werkstatt streicht ihr Mann die Anglerhocker grün an. Das Tippen der Schreibmaschine seiner Mutter mischt sich mit den Rufen des Kuckucks. Buchstabe für Buchstabe ist es auf den beiden oberen Wiesen zu hören. Der Arzt aus dem Regierungskrankenhaus in Berlin, für den sie im letzten Jahr bei der Gemeinde erfolgreich Fürsprache eingelegt hatte, damit er den Obstgarten und das Bienenhaus zur Pacht erhielt, ließ, durchaus anders als mit ihr vereinbart, sofort die Obstbäume fällen und riss das Bienenhaus ab.

der kein Land mehr, sondern die Menschheit die Heimat sein sollte, blieb der Zweifel für immer als Heimweh. Seit der Rückkehr seiner Mutter nach Deutschland hatte all ihre Leidenschaft dem Versuch gegolten, durch die Buchstaben hindurch ihre Erinnerungen in die Erinnerungen anderer zu verwandeln, ihr Leben auf dem Papier wie auf einer Fähre in andere Leben überzusetzen. Sie hat nicht aufgeschrieben, dass sie Nein sagte, als nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion eine deutsche Genossin, deren Mann eben verhaftet worden war, mit ihrem kleinen Kind zu ihr kam und um ein Versteck bat. Nein sagte, weil ihre eigene Aufenthaltsgenehmigung schon abgelaufen war und auch sie selbst nur noch ungesehen ihr Moskauer Quartier betreten oder verlassen durfte. Sie schreibt nicht, dass das Manuskript ihrer Radiosendung über den Arbeitsalltag des deutschen Beamten von den sowjetischen Genossen korrigiert wurde. Gestrichen wurde die Episode mit den Juden. Das greife nicht bei den deutschen Soldaten, hatte es geheißen, es schade der Sache womöglich. Sie, die nicht wegen ihrer jüdischen Mutter emigriert war, sondern als Kommunistin, hatte ohne zu widersprechen diesen Teil ihres Berichts gestrichen. Sie schreibt nicht, dass sie dann doch, nachdem in der folgenden Zeit einige als Juden bekannte Genossen verschwunden waren, begann, ihre kupferroten Haare zu färben, für die sie schon in ihrer deutschen Kindheit als Jüdin gehänselt worden war. Ich kehre heim. Während draußen der Kuckuck ruft, ruhen ihre Finger auf den Tasten der Schreibmaschine. Mit den Buchstaben hat sie manches an die Oberfläche geholt, was ihr bewahrenswert schien. Anderes, was wehtat, in die Versunkenheit zurückgestoßen. Jetzt weiß sie nicht mehr, ob die Auswahl selbst schon der Fehler war. Denn das, was sie ihr ganzes Leben lang vor ihrem inneren Auge hatte, sollte doch eine ganze Welt sein, keine halbe. Seine Eltern haben das Schweigen gelernt. Und dieses Schweigen war nach allen Entbehrungen das größte Geschenk an ihren Traum, der so groß blieb, dass jeder einzelne der Genossen ganz allein war, wenn er darin umherging. Der Schauspieler, der sich ein paar Grundstücke weiter einem Bungalow gebaut hat, ist kürzlich bei einem Gastspiel im Westen geblieben und wird demnächst seine Frau und den kleinen Sohn nachholen. Der Bungalow ist schon versiegelt. Hellblaue Fliesen hatte er für sein Bad haben wollen. Hellblaue Fliesen gab es in diesem Teil Deutschlands nicht. Wo der neue Mensch anfangen soll, kann er nur aus dem Alten wachsen. Die neue Welt soll die alte fressen. Die alte wehrt sich. Das Neue und das Alte wohnen beieinander, im selben Körper. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland hatten sie und ihr Mann es lange nicht über sich gebracht, Menschen, die sie nicht kannten, die Hand zu geben. Geradezu körperlich geekelt hatte es sie vor all jenen, die aus freien Stücken geblieben waren. Ihr Mann hatte sogar gezögert, seine Mutter und die Schwestern, die im Westen Deutschlands lebten, nach seiner Rückkehr jemals wieder zu besuchen. Ihren einzigen Besuch in der westdeutschen Stadt unternahmen sie dann auch nur, um ihrem Sohn die Großmutter zu zeigen. Ein Bild und ein paar Möbel hatten sie unmittelbar vor der Flucht nach Prag bei den Schwestern ihres Mannes untergestellt. Die Mutter und die Schwestern saßen jetzt an diesem Tisch, auf diesen Stühlen. Das Bild hing an der Wand. Auch sie und ihr Mann saßen auf den Stühlen, als seien sie bei sich selbst zu Besuch. Ihnen fehlten die Worte, um von jenen Deutschen, mit denen sie früher einmal verwandt gewesen waren, das eigene zurückzuverlangen. Ich kehre heim. Nein, seine Eltern sind nicht nach Deutschland heimgekehrt, sondern sie wollten dies Land, und es war nur zufällig das, dessen Sprache sie sprachen, heimholen in ihre Gedanken. Wollten sich aus den deutschen Trümmern endlich irgendeinen Boden unter die Füße ziehen, der nicht mehr trügerisch wäre.

nennt die Hausherrin das Haus. Wenn es kalt wird, fährt man fort in die Stadt. Nur der Gärtner wohnt dann noch in seinem Zimmer. Dein Großvater hat auch im Winter geangelt. Er war immer einer der Ersten auf dem Eis, wenn es noch brüchig war. Ich glaube, dass die Hocker zum Hochlegen der Füße erst erfunden wurden, als man begann, sich die Jahreszeiten auszusuchen. Die jüngste von ihren drei Enkeln, die ganze Kindheit lang einen Silberblick hatte und zur Einschulung kahlköpfig hatte gehen müssen wegen der Krätze, diese ungeschickteste Jüngste, die beim Springen über den Bach ins Wasser gefallen und mit grünen Kleidern heimgekommen war, diese Jüngste hat den Sohn der Hausherrin geheiratet und nimmt seitdem sie, die Großmutter, mit in die Sommerfrische, zu ihrer Schwiegermutter. Du gehörst doch zur Familie. Jetzt geht diese Jüngste, ein Handtuch über die Schulter geworfen mit klappernden Holzpantoletten, über die steinernen Stufen zum See hinunter, summt vor sich hin und winkt ihr zu, bevor sie hinter dem großen Tannenbusch verschwindet. Manchmal setzt sie sich zu ihrer Großmutter, plaudert ein wenig und lackiert sich dabei die Zehennägel rot. Du gehörst doch zur Familie. Sie ist nicht sicher, ob sie zu dieser Familie gehört. Aber die Hauptsache ist, dass sie hier wieder schwimmen kann. Dort, wo sie herkommt, hatte sie nie darüber nachdenken müssen, ob das Brot so wertvoll und deshalb mit der Hand zu greifen sei oder nicht. Anderswo hat sie gehört, setzte man alte wie sie auf einen Baum und ließ sie dort oben verhungern. Ihr Enkelsöhnchen hatte seinen Spielzeugtraktor wieder ausgraben wollen. Der Löwenzahn ist der gleiche wie zu Hause. Und auch die Lerchen. Nach seiner Verletzung war die Hand immer sehr kalt gewesen. Mittagessen! Irgendwann schlägt der Gong und ruft zu Tisch. Dann kommt die Enkelin von ihrem Sonnenbad auf dem Steg wieder herauf und summt leise vor sich hin, wie sie es ihr ganzes Leben schon als kleines Kind gemacht hat. Und das heißt doch, dass man bei einer Flucht einiges mitnehmen kann, was kein Gewicht hat. Zum Beispiel die Musik. Nachdem von den Erben des Architekten der Antrag auf Rückübertragung des Hauses gestellt wurde, ist der Gärtner der Einzige, der das Haus weiter bewohnt. Wenn Leute aus dem Dorf ihm begegnen und ihn fragen, ob er etwas brauche, frisches Brot vom Bäcker im Dorf, Eier, Nudeln, Obst oder Getränke, dankt er immer nur, schüttelt den Kopf und geht seiner Wege, einen kalten Zigarrenstumpen im Mund. Im Dorf wird erzählt, der Gärtner ernähre sich schon seit längerer Zeit nur von Schnee. Als die Tochter des Hauses Enkelin der alten Hausherrn aus Berlin kommt, um das Haus für den Investor zu räumen, ist der Gärtner nicht da. In seinem Zimmer stehen wie sonst Tisch, Stuhl und Bett. Einige Kleidungsstücke sind über Haken geworfen. In der Ecke stehen die Gummistiefel. Nur der Gärtner selbst ist nicht da. Sie sucht das ganze Grundstück gründlich ab, schließlich sogar das Ufer. Der Gärtner wird seitdem nicht wiedergesehen. Und so stimmen zwei Monate später der Hausherr und seine Tochter schließlich zu, als der Investor sie drängt, das inzwischen durch und durch feuchte Zimmer des Gärtners durch eine Mauer vom Haupthaus zu trennen, um der Schimmelpilzbildung, die von dort ausgeht, endlich Einhalt zu gebieten. Klagend. Herausgabe und Räumung des Grundstücks des Hauses gegen geleistete Ausgleichszahlung. Wiederklagend. Ob Erwerb redlich, ob dingliches Nutzungsrecht gegeben, dabei nicht streiterheblich. 985 BGB, Anspruchsgrundlage der Kläger, unstreitig. Dass es gegebenenfalls dahinstehen kann, dass Ihnen ein Zahlungsgrund zusteht, weil Dritte in voller Kenntnis der Restitutionsansprüche Verwendungen vorgenommen haben und ein Zurückbehaltungsrecht aufgrund der Natur des Gläubigeranspruchs ausgeschlossen sein könnte. Güteverhandlung. Mit der Erfüllung des vorliegenden Vergleichs sind alle Ansprüche aus dem Rechtsstreit bezüglich des Streitgegenstandes abgegolten. Jetzt will sie noch einmal ins Haus gehen. Mit dem Schlüssel, der noch immer an ihrem Schlüsselbund hängt. Zeiss Ikon. Sicherheitsschlüssel. Deutsche Wertarbeit bis auf den heutigen Tag. Zeiss Ikon. Mit diesem Schlüssel, den sie von Rechts wegen vor 2 Tagen hätte abgeben müssen, will sie noch ein letztes Mal die Tür aufschließen und ins Haus gehen. Die bemalte Tür zur Besenkammer ist ausgehängt. Als sie das Haus betritt, sieht sie nicht als erstes wie früher den Garten Eden in 12 quadratischen Kapiteln, sondern einen alten Besen, einen Handfeger, eine Schaufel und ein paar Lappen. Auch die Tür zum Wohnzimmer ist ausgehängt und der Ofen ist weg, denn der stand an der feuchten Wand. Bis in die obere Etage war Holzschwamm gewachsen, während sie im Ausland arbeitete und ihr Vater einen Herbst, einen Winter und einen Frühling lang mit dem Herrn verhandelte, dem er im Ausgleich für die dringend notwendigen Reparaturen die Spekulation mit dem offiziell noch ihnen gehörenden Haus angeboten hatte. Verkaufen durften sie nicht, solange die Entscheidung des Amtes über den Besitz des Hauses nicht gefallen war. Aber nach der Halbierung der ostdeutschen Konten besaßen sie nicht mehr die Mittel, um das Haus selbst zu erhalten. Vorliegend gegebenes Erfordernis. Verfahrensgegenständliches Grundstück. Abprüfung der Eigentumsverhältnisse. Registriernummer 654. Niemals hatte ihrem Vater viel an der Natur gelegen. Dieses Wort Natur hatte er schon früher nur mit Verachtung ausgesprochen. Immer schon hatte er gesagt, dass er das Rasenmähen hasse, dass Blumen ihn langweilten, dass das Schwimmen ihn nicht interessiere. Deshalb hatte sie sich nicht darüber gewundert, dass ihr Vater sie nach dem Tod seiner Mutter gleich als Miteigentümerin des Hauses eintragen ließ. Sie hatte sich auch nicht darüber gewundert, dass er, seit von den im Westen lebenden Erben der Frau des Architekten der Antrag auf Rückübertragung gestellt worden war, kein einziges Mal mehr hinausgefahren war. Ebenso wenig wie darüber, dass er sich nicht am Leerräumen des Hauses beteiligte, nachdem er sich mit dem Investor endlich geeinigt hatte. Nur einmal, irgendwann während der vielen Jahre, in denen das Haus dann unbewohnt dort stand und sie und ihr Vater auf das Urteil des Amtes warteten, hatte ihr Vater etwas zu ihr gesagt, was sie niemals vorher aus seinem Mund gehört hatte. Wenn ich irgendwo eine solche Landschaft anschaue wie dort, eine solche Landschaft mit Hügeln und Seen, geht es mir ähnlich, als wenn ich jemanden Russisch sprechen höre. Was genau er damit meinte, beschrieb er nicht näher. Sie wusste nur, dass er, als er wieder aus dem Kinderheim herausgekommen war, in das ihn seine Eltern für 4 Jahre gegeben hatten, weil sie an die kollektive Erziehung glaubten, alt genug gewesen war zum Rasenmähen. Natur.

Sie gewöhnt sich an, ihr Auto oben am Rand der Chaussee zu parken. Von dort geht sie den Schäferberg abwärts und windet sich zwischen Gestrüpp und Himbeerbüschen hindurch. Will eine Jungfer erfahren, ob sie bald heiraten wird, muss sie in der Silvesternacht an den Hühnerstall klopfen. Sie überquert den Sandweg, wenn niemand zu sehen ist. Nachbarn begegnet sie nie, denn entweder sind deren Häuser schon abgerissen oder sie stehen leer. So wie ihres. Die neue Welt soll die alte fressen. Die alte wehrt sich. Das Neue und das Alte wohnen beieinander. Im selben Körper. Als die Maklerin zum ersten Mal mit Kundschaft ins Haus kommt, ist sie zum Glück noch nicht aufgestanden, sondern schläft noch im Schrank des Vögelchenzimmers, wo sie auch ihre Vorräte aufbewahrt und ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln. Sie wacht erst auf, als die Maklerin für die Kundschaft die flache äußere Tür öffnet und sagt: Hier ist ein Spiegel. Sie hört, wie die Kundschaft mit der Hand über das Furnier aus Vogelaugen-Ahorn streicht. Das schlägt leider schon Wellen, aber man kann es aufarbeiten lassen, sagt die Maklerin und zieht jetzt offenbar mit einiger Mühe die Tür zum Balkon auf. Und dann die Aussicht von hier. Das hier ist eindeutig das bessere Ufer. Die Sonnenuntergänge finden nun einmal im Westen statt. Sehen Sie einmal, der Vogel hier auf der Brüstung. Das ist noch mit Liebe gemacht. Die Kundschaft schweigt. Der Architekt war Mitglied der Gruppe Albert Speer, Germania-Projekt. So, sagt die Kundschaft, das ist interessant. Aber es riecht irgendwie komisch nach Katze oder Marder. Also mir ist in diesem Haus noch kein Marder begegnet, lacht die Maklerin. Steht das Haus eigentlich unter Denkmalschutz? Nein, nein, leider nicht. Viele Male noch sieht sie, während der Sommer langsam zu Ende geht, vom Vögelchenzimmer aus die Maklerin mit dieser oder jener Kundschaft im Garten. Ein Kunde tippt mit der Schuhspitze gegen eine der Steinplatten, aus denen die Treppe gemacht ist, um zu prüfen, ob die Stufe wackelt. Ein anderer lässt sich von der Maklerin die Senkgrube zeigen. Ein dritter rüttelt am Zaun zum Nachbargrundstück, dessen Pfosten durchgefault sind. Alles klein, mild. Die ganze Landschaft dort am See so überschaubar. Die Blätter und der Sand so nah, als könne man sie sich, wenn man nur wolle, überziehen. Weil das Haus und das Grundstück nicht billig sind, hört sie noch viele Gespräche mit an. Viele Male noch wird die flache Schranktür geöffnet. Vielleicht haben die Deutschen zu viel verborgen. Sogar das Bettzeug haben sie in der Wand versteckt. Die Heizungen hinter Holzgittern. Und die Kleider in unsichtbaren Schränken. Was willst du? Hatte ihr Mann immer gesagt, wenn sie, die nun unberechtigte Eigenbesitzerin, mit ihm über das Grundstück sprach. Du hast deine Zeit dort gehabt. Sie hatte ihrem Mann nicht erklären können, dass von dem Moment an, als sich abzeichnete, dass sie in diesem Haus nicht alt werden würde, die vergangene Zeit in ihrem Rücken zu wuchern begann. dass da ihre sehr schöne Kindheit ihr, die längst erwachsen war, mit so großer Verspätung noch über den Kopf wuchs. Sommerfrische nennt die Hausherrin das Haus. Hier in diesem Garten halten sich alle nur zu dem Zweck auf, in einem Garten zu sein. Sie hört die Autotüren der neuen Eigentümer draußen auf dem Sandweg zuschlagen. Dann die Autotür der Maklerin und zuletzt die Autotür des Architekten. Diesmal muss die Maklerin nicht mehr die Sätze sagen, für die sie, nachdem sie sie so oft hat sagen müssen, innerhalb der nächsten 10 Tage endlich ihre Provision in Höhe von 6% der Kaufsumme zuzüglich Mehrwertsteuer erhalten wird. Die Leute betreten das Haus nicht mehr. Sie gehen über die große Wiese und deuten von dort aus erst auf den See, dann auf das Badehaus und schließlich auf den Platz, auf dem das Haus steht. Niemals ist der Hausfrieden größer gewesen als an dem Tag, an dem sie alle Fenster ein letztes Mal schließt. Das Tageslicht ein letztes Mal zurückverwandelt in grünliches, teils auch dunkelblaues, rötliches oder orangefarbenes Licht. Dem Tag, an dem sie die mit Seewasser frisch gewaschenen und wieder eingehängten Vorhänge zuzieht, die Tür mit den milchfarbenen Scheiben, die zum Arbeitszimmer führt, schließt, wie es, wenn sie schrieb, ihre Großmutter immer gemacht hat, und dann, weiter zurückweichend, auch die Tür schließt, die zum Vögelchenzimmer führt. Ich kehre heim. Noch während ihre Großmutter im Sterben lag, hatte sie deren schönstes Nachthemd herausgesucht, es gewaschen und gebügelt, um es dann, wenn es soweit sein würde, der Toten mit auf den Weg zu geben. Im Traum hat sie in letzter Zeit sehr oft die festlich aufgebahrte Tote vor sich gesehen, seltsamerweise mit einem indianischen Gesicht. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass in einer der Zeitungen, die sie zum Polieren der Fenster verwendete, gestanden hatte, das Fegen galt bei den Azteken als eine heilige Handlung. Heim. Sie geht jetzt die Treppe hinunter, die knarrt auf der 2., der 15. und der vorletzten Stufe, schließt die schwarzen Fensterläden mit der in der Wand verborgenen Kurbel, schließt weiter zurückweichend auch die Wohnzimmertür hinter sich, deren Klinke einen metallenen Seufzer von sich gibt, schließt die Tür zur Küche, stellt Eimer, Besen, Lappen, Handfeger, Schaufel und Schrubber an ihren Platz zurück und schließt die Kammertür, die, wie sie als Kind immer geglaubt hat, in Wahrheit zum Garten Eden führt. Dann tritt sie ins Freie und schließt zuletzt die Haustür ab, obgleich sie nicht weiß, wie das möglich sein kann, weil alles, was sie da abschließt, so weit innen liegt und der Teil der Welt, in den sie zurückweicht, so weit außen. Schließt die Haustür ab und geht an den riesigen Rhododendren zur Linken des Hauses vorüber. Mannesmann Luftschutz steht auf den Gittern über den Kellerfenstern. Sie verlässt durch die kleine Zauntür den Vorgarten und steckt den abgegriffenen Schlüssel ein. Auch wenn der bald nur noch dazu da sein wird, Luft aufzuschließen, den Überschuss zu meinen Händen auszukehren. Außerhalb der Rechtsmacht. Anlagenkonvolut B3. Wir beantragen zu erkennen. Bei diesem Abriss, wie bei allen anderen, die nach den heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen in diesem Land vorgenommen werden, sind zwei Dinge von größter Bedeutung. Zum einen ist jede Abrissfirma verpflichtet, vor dem Abriss eines Hauses alles, was an Einbauten da ist, sei es aus Holz, aus Metall oder falls vorhanden Teppichböden, herauszureißen und selektiv zu entsorgen, um später beim Abriss die Schadstoffbelastung durch Emissionen so gering wie möglich zu halten. Zum Zweiten geht es darum, den Abriss möglichst erschütterungsarm vorzunehmen, um die Umweltbelastung durch Staub und Lärm zu vermindern, sowie der Entstehung von Rissen in benachbarten Gebäuden vorzubeugen. Der erste Schritt wird also die Entkernung des Hauses sein. Hieran sind bei einem Einfamilienhaus dieser Größe etwa 5 Mann beteiligt. Das Abtragen des Hauses erfolgt danach durch eine Gruppe von 3 Mann, darunter ein Polier, der den Bagger führt, und 2 Helfer. Ihr wichtigstes Werkzeug ist der Hydraulikbagger. Dieser beginnt mit dem Abtragen des Hauses beim Dachstuhl mittels eines Sortiergreiferaufsatzes. Danach wird das Mauerwerk je nach Situation entweder weiter mit dem Sortiergreifer oder mit einem Löffelaufsatz Stück für Stück von oben nach unten abgetragen und in einen Container verladen. Zieht man nun in Betracht, dass pro LKW-Ladung 17 bis 18 Kubikmeter Schutt abgefahren werden, werden ungefähr 17 Fahrten mit dem Sattelschlepper notwendig sein, um sämtliches Material auf eine der vielen Bauschuttkippen, die es im Umland von Berlin gibt, abzutransportieren. Zwei Wochen lang arbeiten erst 5, später 3 Männer auf dem Grundstück. Frühstückspause ist von 9 Uhr bis 9.30 Uhr, Mittag von 12 bis 13 Uhr. Als Sie mit dem Abbruch des Hauses fertig sind und nur noch eine Grube an den Platz erinnert, auf dem vorher das Haus stand, sieht das Grundstück auf einmal viel kleiner aus. Bevor auf demselben Platz ein anderes Haus gebaut werden wird, gleicht die Landschaft für einen kurzen Moment wieder sich selbst. Heimsuchung von Jenny Erpenbeck, Teil 2. Gärtner Peter Fricke, Rotarmist Nico Holonitsch, Frau des Architekten Ulrike Arnold, Schriftstellerin Christiane Rosbach, Sohn der Schriftstellerin Bernd Moss, Besucherin Hildegard Schmal, Schwiegertochter Elisabeth Wasserscheid, unberechtigte Eigenbesitzerin Wiebke Puls, Architekt Stefan Wilkening, Clara Katharina Marie Schubert, Doris Julia Leubel, Ludwig Paul Herwig, Komposition Ulrike Hage, Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Regieassistenz Annegret Arnold, Bearbeitung und Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2009, Redaktion Katharina Agathos.